와서 업무 있던 외국인은 월급 도와주고 전용 장소에 와야 합니다. 아, 그래서 왕자 어제 휘어팔아. 다 war der Schlachthof da, da war die Tankstelle da und aber Schlusszone, das war schon eine Rüste, die ich gesagt habe, die sind, bis wir haben den Schickern, brauchen wir dann auch reingefahren. Das wäre dann nicht die Kategorie. Und der Landbund, der Freiland, ganz groß, ach, da war Fülle, da war Fülle. Denn der große Silo, der große, aber den haben sie ja erst gemacht. Weil Stehl haben sie erst in Kopf gebaut. Die Klub, den haben sie erst in Kopf gebaut. Ich weiß noch, wo der stand, 45 Liter noch. Der stand so schief da, da war eine Bombe. Nebenbei, der war in der Ehe zu reisen. Die wollten hier Höllung mit Gedächtnis und Buch oder Hochwagen. Und da waren noch Motoren. Ging ja alles. Dann Herr Redling und der Verlacher hat die Rechte aufgehabt. Ja. Und der ist nicht interessiert daran, die noch aufzulegen. Und dadurch kann es noch ein schöner Ziel. Der hatte ja den Rohr über. Ja, dann kommt so ein Schiff an. Ein Rohr. Und sonst hat der Verlacher auch gesagt, ja. Der macht das nicht. Oder war da auch